der Albtraumstadt, wie sie auch heißen mag, Neuerburg, Trier, Berlin oder sonst wo hinauskommt, dann kommt man halt meistens an den Friedhof am Stadtrand. Und das nächste Stück heißt Der Ritt zum Friedhof.